Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit DJ Bezos. So delicious. So delicious. I feel like snacks. We'll be right back. Heimspiel. We'll be right back. Wochenende? Dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Bezos. Sputnik Heimspiel. Ele atirou a flecha do seu ponto que atirou. Dein DJ on Air, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Bezos. Down.

Lo mismo te pasa a ti cuando tú te quitas de mí. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Sputnik Heimspiel. On the bathroom, sit down, cause on the side, on the bathroom, and then you may fit, you may fit.